Okay, super, vielen Dank. Es ist eine Situation gerade, die man sich in den letzten 2 Jahren gut gewöhnt hat, dass man irgendwie sich auf keinen Bildschirmen sieht. Falls ich manchmal aus diesem Bildschirm verschwinde, ist, weil ich rund um mich herum lauter Zetteln herumliegen habe, die ich dann immer wieder aufhebe, und um was nachzulesen oder vorzulesen. Frage damals an, also ob ich den Teil, also einen Teil vortragen kann zur Einleitung, zur Entstehungsgeschichte des Surrealismus und zur Verbindung zur Kommunistischen Partei. Das würde ich jetzt mal so versuchen, also diese Phase zwischen 1925, 1935 und die Vorgeschichte und danach halt hier ein bisschen zu erläutern. Was mir auch ein Anliegen wäre, vielleicht in einem zweiten Teil nach Runde und Frage, wäre ein bisschen auch einzugehen auf Aspekte des Surrealismus, die eher ein bisschen untergehen, weil sie vielleicht als Rezeption noch zu unbedeutend waren. Und in diesem Zusammenhang vor allem den Surrealismus in Wien, und zwar der an zwei sehr, also das erste Mal aufgetaucht ist, so richtig manifest, zu einem Zeitpunkt, der fast absurd klingt, nämlich im Jänner 1938, und das zweite Mal nach der Befreiung 1945 thematisiert wurde. Ich habe euch, glaube ich, einen Text über einen Psychoanalytiker, einen Wiener, der Theon Spanoudis, geschickt, der halt die Zeit nach 1945 irgendwie beschreibt, und einen Ausdruck einer Zeitschrift, der Plan-Zeitschrift, nämlich der Version von 1938. Wie das alles zustande kam, ist so, wie soll ich sagen, ja, um den Begriff nochmal zu missbrauchen, so surreal, dass es vielleicht ganz gut passt, um auch die paradoxen Situationen, wo Surrealismus auftauchen konnte, zu erzählen. So, jetzt zurück zur Gründung des Surrealismus. Also dadurch, dass ihr wahrscheinlich gestern schon drüber geredet habt, und ich meine, der Revolversatz, auf den werde ich jetzt nicht so eingehen, weil ich finde, es gibt viele andere Passagen, die auch sehr spannend sind. Und heute werde ich mich hier auf die konzentrieren, die das Verhältnis zur Kommunistischen Partei irgendwie beschreiben. Aber die Entstehung sollte jetzt mal ein bisschen historisch oder kulturwissenschaftlich oder, wenn man so will, sogar politikwissenschaftlich erläutert werden von mir, dadurch, dass ihr am Nachmittag oder morgen ja noch auf die inhaltlichen beziehungsweise auf die Zielsetzungen konkreter eingegangen wird. Also zum Kontext, wie wir wissen, ist 1924 mehr oder minder die surrealistische Bewegung gegründet worden. Das hat natürlich eine gewisse Vorgeschichte, ihren Ausgang in einem vielleicht im großen Drama des beginnenden 20. Jahrhunderts hatte, nämlich im Ersten Weltkrieg. Alle Beteiligten haben dieses Massaker direkt miterlebt. André Breton und Louis Aragon als Sanitäter, andere quasi kämpfend. Und andere wiederum als etwas älterer, also etwa älterer Jahrgänge, als radikale Gegner und Gegnerinnen des Krieges im Exil. Also begonnen hat es ja alles mit Dada in Zürich. Da gab es ja schon vor dem Ersten Weltkrieg in der Nähe von Zürich einen Treffpunkt, sagen wir mal, teilweise revolutionärer, teilweise aber auch sehr obskurer Denker und Denkerinnen oder Träumerinnen, nämlich den Monte Verita. Dort hat sich vorm Weltkrieg, wie gesagt, so eine Ur-Hippie-Szene etabliert von Aussteigerinnen und Aussteigern, der sich dann bald auch andere anschlossen, die auf eine andere Art und Weise nicht aussteigen, sondern Revolution machen wollten, wie Erich Mühsam und viele auch andere Anarchisten und Anarchistinnen. Und dieser Ort wurde dann nach 1914 zu einem Zufluchtsort für Deserteure oder also Deserteur, also für Männer vor allem, die irgendwie nicht in den Krieg ziehen wollten, vielleicht noch nicht eingezogen waren und schnell noch in die neutrale Schweiz gezogen sind. Und aus diesem Pool von Künstlerinnen, Intellektuellen hat sich dann 1916 in Zürich, wo es verschiedene Möglichkeiten gab, man musste auch irgendwie Geld verdienen, auftreten, publizieren. Es gab verschiedenste Zeitschriften und eben halt dann auch die Gründung des Cabaret Voltaire. Und da, wie wir wissen, 1916 die quasi im Nachhinein festgelegte Startschussgeschichte des Dadaismus. Also währenddessen dort schon begonnen wurde zu experimentieren mit Sprache, mit Gefühlszuständen, Träumen, haben die zukünftigen Surrealisten, Pariser Surrealisten, André Breton, Aragon, den absoluten Albtraum erlebt. Beide waren Medizinstudenten, was für sie dann vielleicht den Vorteil hatte, nicht direkt als Kanonenfutter verwendet zu werden, sondern quasi leicht verletzten Kanonenfuttermenschen wieder quasi kriegstauglich zu machen in den Spitälern. Breton hatte ja schon, bevor der Weltkrieg ausbrach, seine ersten Gedichte publiziert in Zeitschriften, die, wie soll ich sagen, ich gehe immer sehr vorsichtig mit dem Begriff Avantgarde um, aber die so irgendwie einen gewissen revolutionären literarischen Auftrag hatten. Im Lazarett begegnete er einen Schwerverletzten, der dann auch Selbstmord begangen. Mit dem vielleicht noch morgen, wenn es um den Humor geht, gesprochen wird, den Jacques Vacher, der sozusagen Breton, so wie er selbst beschreibt, da irgendwie vom, wenn man so will, Gedichte schreibenden, pubertierenden jungen Mann oder also am Ende seiner Pubertät stehenden, der plötzlich dann den absoluten Horror erlebt, also auf den man niemand vorbereitet war damals. Also ich meine, wer ist schon vorbereitet auf sowas? Aber das war ja nicht vorauszusehen, dass ein Massaker passieren wird, der ihn quasi auf eine ganz neue Schiene gebracht hat. Wenn man so will, entstand da wusste André Breton noch gar nichts von Dadaismus oder sonst was, entstand da etwas ganz Neues in ihm, dass er dann auch nach dem Krieg nach Paris oder ja, also nach Ende der Kampfhandlungen nach Paris wieder mitbrachte und dort andere traf, die ihn unterstützten. Vielleicht nur ganz kurz Zahlen zu dem, was dieses Massaker bedeutet und vielleicht auch Auswirkungen hatte auf die Möglichkeit von Öffentlichkeit für Intellektuelle nach 1918 in Frankreich. Es war so, dass fast die Hälfte, wenn man so will, der Intellektuellen, also man hat da Jahrgänge von diversen Hochschulen und Universitäten, fast die Hälfte der Absolventen des Jahres 1914, 1915 und so weiter, die dann in den Krieg gleich nach ihrem Abschluss zogen, kamen um. Ja, also sehr viele Lehrer und die Lehrer waren in Frankreich, hatten eine ganz spezielle Position, weil sie ja die schwarzen Husaren nannte man sie, weil sie ja die Verfechter in den Schulen der Idee der Französischen Revolution, der Republik, der Trennung von Kirche und Staat und so weiter waren. Die waren auch die größten Patrioten und rannten quasi als Freiwillige ganz vorne mit, deswegen auch die hohe Opferzahl. Dass das Ganze nach 3 Jahren irgendwie nicht mehr so funktionierte, drückt sich darin aus, dass ja nicht nur in Russland die Revolution ausbrach, sondern auch in Frankreich es zu einer riesigen Meuterei kam, in Verdun, also wo fast alle Soldaten irgendwie den Weiterkampf verweigerten. Und nur durch eine Mischung aus Diplomatie und Brutalität, dass irgendwie dass die Kriegsmaschinerie wieder in Gang gebracht werden konnte. Also es wurden, also es wurden nicht alle Redelsführer hingerichtet, etc. Also Breton kommt nach Paris zurück mit diesem Massaker im Kopf und gleichzeitig 1919 wird aus der Armee entlassen, viele andere auch. Und gleichzeitig kommt auch Tristan Tzara aus Zürich nach Paris, weil Zürich wurde, jetzt musste man ja nicht mehr im Exil sein. Und die ganzen Künstler und Künstlerinnen, Intellektuellen, die halt sich da die Pazifisten waren und nicht den Krieg nicht unterstützen wollten und kamen aus Zürich oder aus Barcelona, wo es auch eine wichtige dadaistische Szene gab mit Picabia und so, kamen nach Paris zurück. Oder überhaupt erst mal hin, weil Tristan Tzara war ja eigentlich aus Rumänien und für den war das Paris ein Neuland. Man traf aufeinander und gründete ziemlich bald die Zeitschrift Literature, wo auch die dadaistischen Manifeste publiziert wurden. Gegründet wurde das 1919 auch, weil einer der Mitstreiter oder Mitherausgeber neben André Breton und Louis Aragon, Philippe Soubold, war auch Dichter, der die ersten surrealistischen Dichter, Gedichte, also Manifeste und Aufrufe mitverfasst hat. Und auch sehr stark bei diesen ganzen Experimenten involviert war. Aber Soubold brachte etwas mit, was quasi die anderen, die eher so mittelständischen Familien kamen, nicht mitbrachten. Er war nämlich ein Erbe, der halt auch also viel Geld hatte. Also ich glaube aus dem Renault-Imperium und konnte somit auch die Druckkosten, als ehemaliger Herausgeber einer Zeitschrift weiß ich, dass das Hauptproblem ist, nicht der Inhalt, sondern wie checkt man sich das Papier und wie zahlt man die Druckerei. Das war damals kein Problem. Literatur erschien und darin publizierten alle von Tristan Tzara bis Breton und erschien auch das erste Manifest des Surrealismus, und da kommt es sozusagen zur Politisierung auf einer Ebene, die weg von der Kunst und von der Literatur geht oder vom Kampf gegen Kunst und Literatur, wie es die Dadaisten und Dadaistinnen betrieben haben, nämlich hin zur politischen, also zur Beteiligung am politischen Kampf. Was war parallel dazu geschehen? Also 1919 wird diese Zeitschrift gegründet und 1920 passiert in Frankreich, so wie fast in ganz Europa, etwas anderes, was die politische Landschaft komplett verändert. 1920 findet in Tours, eine größere Stadt in Frankreich, der Kongress der SFIO statt. SFIO war die französische Sektion der Arbeiterinternationale, kurzum die sozialdemokratische Partei, also bestand aus vielen Fraktionen, hatte sich erst kurz zuvor irgendwie geeinigt unter der Führung von Jean Jaurès, der 1914 quasi als Gegner des Krieges auch von einem Fanatiker-Nationalisten ermordet wurde. Und somit quasi, so wie in vielen Ländern, die Sozialdemokratie leicht orientierungslos gemacht hat, wie man sich diesem Krieg gegenüber verhält. Jaurès war ein strikter Gegner. Andere fanden, man soll doch den bösen Kaiser bekämpfen. Andere, also die Argumentation zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich-Ungarn war, man muss den bösen Zaren bekämpfen. Also jede Sozialdemokratie oder jede sozialistische Partei hatte irgendwie eine Mehrheit gefunden für den Krieg, um halt gewisse, und hat sich irgendwelche Gegnerinnen rausgepickt, um das zu rechtfertigen. Wie wir wissen, gab es nicht nur die, und in Russland hatten 1917 die Sozialisten, die gegen diese Entwicklung waren, also das gewonnen, dann die Oktoberrevolution und somit den Grundstein für die Sowjetunion gelegt. Diese Spaltung, vielleicht noch einen kurzen Abschweifer, also ein Mitauslöser dieser quasi sich zurückzufinden in die Friedensbewegung der Arbeiterbewegung oder der Arbeiterinternationale hat ja in Wien stattgefunden, als Friedrich Adler den österreichischen Ministerpräsident, der ein Hauptkriegstreiber war. Und Friedrich Adler war ja ein also der Sohn des Gründers der Sozialdemokratie in Österreich, Viktor Adler, und vor allem Schriftsteller und Autor und halt Mitglied der Partei, hat halt beschlossen, diesen Ministerpräsidenten, der das Standrecht eingeführt hat, der quasi die Verfassung, die es ja in Österreich ja irgendwie gab, weil er eine konstitutionelle Monarchie ausgehöhlt hat, den auf offener Straße bzw. im Restaurant zu erschießen. Der Prozess gegen Friedrich Adler musste dann öffentlich geführt werden aus diversen Gründen, und er hat ja seine Tat gerechtfertigt, sein Vater wollte ihn als unzurechnungsfähig einstufen, er selbst hat es gerechtfertigt, dass er ja nicht einmal verurteilt werden kann, weil das Gericht, das da sitzt, ja eigentlich nicht verfassungsgerecht, also verfassungswidrig sei. Er wurde dann zwar zum Tode verurteilt, begnadigt und war dann 1918 wieder frei. Aber Friedrich Adler, der dann auch in die Sowjetunion eingeladen wurde, quasi mitzumachen bei der Revolution, hat es dann abgelehnt. Aber das war der Auslöser auch und Auslöser für einige Kongresse, da wieder die Arbeiterbewegung in ein anderes Fahrwasser, in ein logischeres Antikriegsfahrwasser zurückzuführen. Diese Spaltung hat sich auch nach dem Ende des Krieges fortgesetzt, und 1920 war es dann soweit, und wenn man so will, zwei Drittel, wenn nicht mehr, der Delegierten beim Parteitag der sozialistischen, also der SFIO, also traten aus und gründeten eben halt eine neue Partei, kurzum die Kommunistische Partei, die am Anfang auch noch ein bisschen anders hieß, also die französische Sektion der Dritten International, also irgendwie, aber kurzum die KPL. Und nahm man mit in halt Zeitschriften wie die Humanité, die ja sozusagen die Tageszeitung der Sozialisten war, aber plötzlich also ist heute noch die Tageszeitung der Kommunistischen Partei, etc. Dadurch, dass Frankreich ein Mehrheitswahlrecht hat, war es so, dass die meisten Abgeordneten bei den Sozialisten blieben und auch in Folge bei den Wahlen, trotzdem die KP sehr viele so Stimmen immer bei den Wahlen hatte, trotzdem von den 500 Abgeordneten bis zur Volksfront hin immer nur so ein Dutzend stellte, obwohl sie eigentlich, also das war halt also Mehrheitswahlrecht, dass quasi pro Wahlbezirk nur ein Kandidat durchkommt, und natürlich haben sich dann aus dieser Feindschaft heraus wurden die kommunistischen Kandidaten nur, also von allen anderen Parteien quasi boykottiert, und es gab einige vor allem Industriestädte und Regionen, wo kommunistische Kandidaten es schafften. Als die Surrealisten sich immer mehr für die Politik interessierten, war es ja für sie logisch, wenn es eine Partei gab, eine Richtung, die irgendwie auch gerade viel Hoffnung auf eine revolutionäre Umsetzung wachrief, war es die Kommunistische Partei. Und 1924 trennte man sich quasi offiziell vom Dadaismus, der halt eher quasi Inhalt in der Form sein wollte, und näherte sich quasi Gruppen an, die Vorfeldorganisationen der KP waren. Eine ganz wichtige Rolle spielte da Pierre Naville, auch Mitherausgeber der Revolution Surrealiste, die dann 1924 gegründet wurde, die neue Zeitschrift. Der war, wenn man so will, KP-Funktionär und Leiter der kommunistischen Studierenden oder Vorsitzender. Naville sollte dann ziemlich bald auch, also sollte eine Gruppe von Surrealisten, Breton und andere, überreden, Mitglieder zu werden der KP. Die wurden es dann, soweit ich weiß, um 1926, 27, nachdem sie schon vorher zusammengearbeitet haben. Also in der Zeitschrift der Kommunistischen Partei Humanité erschien ja ein gemeinsamer Aufruf verschiedener Gruppen, auch der Surrealisten, auch der Gruppe Clarté, die ja beim Walter Benjamin vorkommt, ein Aufruf der hieß zuerst und immer die Revolution übersetzt. Und da kann man ungefähr nachlesen im Abschluss, wie die Geisteshaltung war. Wir sind die Revolte des Geistes. Wir betrachten die blutige Revolution als unabwendbare Rache für den durch eure Taten erniedrigten Geist. Damit waren die Intellektuellen generell angesprochen, die halt fürs Vaterland gekämpft haben. Ja. Also unter Anführungszeichen. Wir sind keine Utopisten. Wir stellen uns diese Revolution nur in ihrer sozialen Form vor. Wenn es irgendwo Menschen gibt, die eine so geschlossene Allianz gegen die Front machen sahen, dass es niemanden gab, der sie nicht verurteilt hat, in Klammer Verräter an allem, was nicht die Freiheit ist, unbotmäßiger aller Art Kriminelle, so mögen sie nicht vergessen, dass die Idee der Revolution der beste und wirksamste Schutzschild für den Einzelnen ist. Ja, also das war nach einem gemeinsamen Aufruf gegen den Marokkokrieg 1925, also Guerre du Rif, wo ja auch Gas eingesetzt wurde gegen die aufständischen Beduinen und ein ziemlich brutales Vorgehen da war, vor allem die kommunistische Partei sich dagegen ausgesprochen hat, auch im Parlament. Ein Jahr später, zwei Jahre später, schloss sich quasi diese Gruppe von Surrealisten der KP an. In seinem zweiten surrealistischen Manifest 1929 beschreibt Breton, wie er da aufgenommen wurde. Also also er wusste, dass er eher als sehr wie soll ich sagen, suspekte Person da aufgenommen wurde, weil der Surrealismus und all diese künstlerischen Eskapaden, wenn man es jetzt von der Seite der KP betrachtet, ja eher dubios, kleinbürgerlich und sonst was waren. Um Mitglied zu werden, gab es drei, er nennt es Verhöre, die mehrere Stunden gedauert haben, wo er den Surrealismus verteidigen musste und wo dann auch nicht ihm, sondern einem anderen Surrealisten, er sagt nicht wem, gesagt wurde, also wenn Sie eh Marxist sind, brauchen Sie kein Surrealist sein. Breton beschreibt auch, wie er dann quasi als Mitglied irgendwie Arbeiten machen musste, die eigentlich nichts mit seinem Wünschen, die Revolution voranzutreiben und auch seine Qualifikationen zu tun hatte und macht sich auch lustig über die Intellektuellen, die jetzt quasi sonst nichts zustande bringen und jetzt in der KP sich da wichtig machen und dann halt um ein paar Francs irgendwelche Büsten von Lenin sich ins Wohnzimmer stellen. 1929 geschrieben, Breton war zu diesem Zeitpunkt noch Mitglied, sollte es noch ein paar Jahre bleiben, aber es zeigt sich schon, dass da einiges schon brüchig wurde. Naville hatte sich inzwischen von den Surrealisten schon getrennt gehabt, weil er gemeint hat, also so Spiritualismus und KP, das passt irgendwie nicht zusammen. Hat aber auch bald darauf die KP verlassen, weil er nach der Entmachtung quasi von Trotzki eher sich diesem Flügel zugehörig gefühlt hat. Und die Surrealisten, die in der KP waren, versuchten noch irgendwie weiter dran zu bleiben, wurden aber sukzessive auch, rausgefischt. Zum Beispiel Louis Aragon kam 1930 zum Internationalen Proletarischen Schriftstellerkongress nach Charkiw und kam noch hin, um den Surrealismus zu verteidigen. Und als er nach Paris zurückkehrte, griff er den Surrealismus nur noch radikal an. Und das war dann der immerwährende Bruch zwischen Breton und Aragon. Also die haben sich bis zu ihrem Tod, ich glaube, Aragon starb irgendwann 69 und so und Breton etwas früher. Ich glaube, nur noch einmal gesprochen. Und das im Bedrohungskontext des Faschismus. Ja, und das war wahrscheinlich auch der Punkt, warum Breton nicht schon früher die KP verließ, dass ab 1933 ja die Nazis in Deutschland quasi an der Regierung waren und sehr viele Sympathieträger hatten in ganz Europa, auch in Frankreich gab es ja sehr viele rechtsextreme Parteien, Publikationen. Und man musste irgendwie sich gegen also in allen möglichen, aber nicht in allen möglichen Konstellationen gegen diesen neuen Feind wappnen. 1934 kam es dann im Februar zu einer großen Demonstration rechtsextremer Gruppen in Frankreich. Am 6. Februar, also Hunderttausende gingen auf die Straße, versuchten das Parlament zu stürmen. Die Polizei öffnete das Feuer auf die rechtsextremen Demonstranten, als die versuchten, das Parlament zu stürmen. Es gab Tote. Was aber am nächsten Tag geschah, also Breton und andere linke Intellektuelle aus allen möglichen Parteien setzten sich zusammen, verfassten einen Aufruf, dass die alten, eigentlich Satur, also das eigentlich die großen Feinde in der politischen Szene, nämlich Sozialisten und Kommunisten, eigentlich wieder zusammenfinden sollten. Und nur gemeinsam können sie den Faschismus bekämpfen. Und 34 kam es dann so weit, dass die ersten Gespräche einer Volksfront in den Raum gestellt wurden. Dadurch, dass das von Moskau noch nicht akkreditiert war oder genehmigt war, mussten einige KP-Mitglieder gehen. Vielleicht noch kurz zur Entwicklung der KP. Man darf nicht vergessen, die hatte zwar nach dem 200 oder 120.000 Sozialisten aus ihrer Partei 1920 ausgetreten sind, hatte die am Anfang 120.000 Mitglieder. Nur schrumpfte die Mitgliederschar ziemlich schnell. Und in den 30er Jahren hatten sie noch knapp 30.000 Mitglieder. Aber nicht, weil die Leute frustriert waren und die Partei verließen, sondern, wie man schon beim Breton gesehen hat, weil ja die Bedingungen, Mitglied zu sein, sehr streng waren. Also das waren viele nicht gewohnt. Und es wurden auch einige Gründungsmitglieder ziemlich schnell rausgeworfen. Also also absolute Parteigehorsam war notwendig und man musste sich einfach der Disziplin fügen. Bei den Sozialisten war es nicht so streng und deswegen kehrten eigentlich viele wieder dorthin zurück im Laufe der Jahre. Trotzdem mobilisiert die DKP noch immer Millionen Wähler in Frankreich und was sich halt, wie gesagt, im Parlament nicht ausdrückte. Erstens, weil sie auch Gegner des Parlamentarismus waren, aber gleichzeitig wegen dem Mehrheitswahlrecht kam diese Stimme nicht zur Geltung. 1935, und damit beende ich mal dieses Kapitel KP und Surrealismus und der gemeinsame Weg, fand im Juni in Paris ein Kongress statt zur Rettung der Kultur. Der konkrete Titel, also der Internationale Kongress zur Rettung der Kultur wurde nicht direkt von der kommunistischen Partei organisiert, sondern von einem Verein antifaschistischer Schriftsteller und Schriftstellerinnen, der so eine Art Vorfeldorganisation darstellte, wo auch viele Nicht-Kommunisten und Kommunistinnen dabei waren und eigentlich die ganze intellektuelle Prominenz Frankreichs von André Gide und anderen, also die sozusagen auch Wegbegleiter der Partei waren teilweise, wohlgesonnene, später dann kritische. Dieser riesige Kongress, also es gab 1789 Sitzplätze, also in Reminiszenz an die Französische Revolution, in einer riesigen Halle der Mutualité, die immer wieder ganz wichtig war, trafen dann halt auch exilierte Intellektuelle aus Deutschland, die exilierte, also die Anna Segers und der Becher, Brecht, viele waren dort. Ja. Nur die Surrealisten waren zuerst einmal nicht eingeladen und eben halt nicht Parteimitglieder unter den Organisatoren wie André Gide und andere haben gemeint, das geht ja nicht. Man kann ja nicht eine der wichtigsten Gruppen, politisch-intellektuellen Gruppen, da, die eindeutig das Gleiche wollen, da ausschließen. Und deswegen wurde Breton eingeladen, hier einen Vortrag zu halten. Der Vortrag, ich zitiere vielleicht eine Passage, der Vortrag also am Schriftstellerkongress wurde sehr spät gehalten, nicht von André Breton selbst, weil dem war der Zutritt verwehrt. sondern von Paul Éluard, der damals noch Surrealist war. Später sollte er wie Aragon auch die Gruppe verlassen und hat für André Breton kurz vor Schluss, also es war über mehrere Tage und irgendwann um Mitternacht durfte Éluard den ellenlangen Text von Breton vorlesen. Breton kritisiert darin massivst die Politik der Sowjetunion, quasi die sich jetzt mit bürgerlichen Ländern oder Frankreich auf Militärbündnisse einlässt und plötzlich den Begriff des Vaterlands hochhebt und quasi das kulturelle Erbe und. Ich lese den Schluss von dieser Rede vor. Also nach dieser ganzen Kritik an dem Missbrauch und der ganzen Schieflage quasi der revolutionären Idee durch die KP und durch die Sowjetunion und durch die quasi Politik beider. Von unserer Warte aus bleiben wir dabei, dass das Interpretieren der Welt nach wie vor mit dem Verändern der Welt einhergehen muss. Dass es Sache des Dichters, des bildenden Künstlers ist, dem menschlichen Problem in all seinen Formen tiefer auf den Grund zu gehen. Dass es gerade das uneingeschränkte Vordrängen seines Geistes in diese Richtung ist, das einen potenziellen Veränderungswert der Veränderung der Welt besitzt. Dass dieses Vordrängen als entwickeltes Produkt des Überbaus die Notwendigkeit der ökonomischen Veränderungen dieser Welt nur noch dringlicher machen kann. Wir wenden uns auf dem Gebiet der Kunst gegen jede regressive Vorstellung, die dazu tendiert, den Inhalt gegen die Form zu setzen und diese jenem zu opfern. Das Überwechseln der heute lebenden, authentischen Dichter zur Propagandaliteratur in all der Äußerlichkeit, die sie definiert, wäre für sie die Negierung der historischen Determinierungen der Poesie selbst. Die Kultur zu verteidigen heißt vor allem, sich um die Belange dessen zu kümmern, was intellektuell einer ernsthaften materialistischen Analyse standhält, was lebensfähig ist, was weiter seine Früchte tragen wird. Nicht mit stereotypen Deklarationen gegen den Faschismus und gegen den Krieg wird es uns gelingen, den Geist für immer zu befreien, so wenig wie den Menschen von den alten Ketten, die ihn fesseln, und von den neuen, die ihn bedrohen, sondern indem wir klar und deutlich unser unerschütterliches Festhalten an den emanzipatorischen Kräften des Geistes und des Menschen unter Beweis stellen, die wir nacheinander erkundet haben und für deren erkannt werden, als solche Kräfte wir kämpfen werden. Und nun kommt der berühmte Schlusssatz, die Welt verändern hat Marx gesagt, das Leben ändern hat Rimbaud gesagt. Diese beiden Losungen sind für uns eine einzige. Und vielleicht noch, weil ihr gestern euch einen tschechischen Film angeschaut habt, kurz nach diesem Bruch hatten die Surrealisten plötzlich viel Zeit und 1936 gab es auch die Volksfrontregierung und auch eine ganz andere Kulturpolitik und auch in den Ämtern, in den Ministerien Leuten, die den Surrealisten sehr wohlgesonnen waren. Deswegen gab es dann plötzlich auch gut mitfinanzierte Kongresse, surrealistische in der ganzen Welt. Also wir hatten einen dann und Ausstellungen. Also in London gab es dann bald eine, in New York, aber auch in Prag. Also eine der ersten war in Prag. Und Netzwall, einer Prager Surrealist, der damals schon früher dazugestoßen war. War auch bei dem Kongress 35 in Paris und hatte auch eine Rede vorbereitet, die er aber nicht halten durfte oder konnte. Also er war auch Kommunist und Surrealist. Und da zitiere ich kurz. Der subversive Wert des Surrealismus, also er fasst es nämlich sehr schön zusammen, der subversive Wert des Surrealismus, der auf den legitimen Anspruch beruht, auf allen Gebieten weiterzusehen als die Lüge, die von einer aus vulgärem Idealismus oder Materialismus genährten Literatur repräsentiert wird, fand auf diesem Kongress seinen Feind. Während jedoch im Zeichen der Verteidigung der Kultur hunderte neue Romane entstehen, deren ganzes Anliegen darin besteht, den Leser auf die gleiche Weise zu enthaupten wie irgendein Werk der Unterhaltungsliteratur mit didaktischer Tendenz, verhält sich allein der Surrealismus ernsthaft das Gebiet der Entdeckung der dialektischen Geheimnisse des Menschen vor. Entdeckungen, die nicht, jetzt zitiert der Breton, die nicht Dunkel oder Raub, sondern Dunkel und Raub zusammen vereint in einem höchsten Aufleuchten. Ja. Soweit ein bisschen die Gründungsgeschichte der surrealistischen Gruppe und ihre Zusammenarbeit und auch ihre Trennung von der Kommunistischen Partei Frankreichs. Sagen wir so, es ließe sich noch weiter darüber referieren. Immerhin besuchte ja Breton, Trotzki in Mexiko, beteiligten sich Surrealisten an der Resistance, waren halt radikale Gegnerinnen der Kollaboration. Ich habe jetzt hier, Moment, wo ist das? Und sagen wir, der Surrealist, der bis zum Schluss dabei blieb, also bis in die 50er Jahre, Benjamin Perret, hat auch Ähnliches verfasst während der Nazi-Okkupation und während der Resistance-Zeit, nämlich dass er die Instrumentalisierung der Poesie für Resistance-Propaganda, ich meine, er war ja auch selbst im Widerstand, solange er konnte und vor seiner Flucht, also er war nicht gegen den Widerstand per se, nur er war dagegen, dass halt die Poesie zum Marketing für den Kampf missbraucht wird. Und in seiner Anklage gegen die Intellektuellen, also die Unehrenhaftigkeit der Dichter, wo auch alte Freunde wie Paul Éluard und so weiter und natürlich Aragon kritisiert, ist quasi eine Fortsetzung und auch noch ein Manifest, warum es zu diesem Bruch kam zwischen KP und Surrealisten. Ja, so mit einmal. Ich hoffe, ich habe nicht zu lang geredet. Ein erster.